Am 5. März hob der Internationale Einheitsverband der Koreaner in einem Appell hervor, dass sich die Süd- und die Auslandskoreaner zum Kampf gegen die aggressiven gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas, K-Reserve und Adler, erheben sollen. Und zur Verurteilung der gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas gaben der Generalverband der China-Koreaner und der Einheitsverband der Koreaner in Kirgisien am 3. und 6. März jeweils eine Erklärung ab.